Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So we talked about Paul received these things directly from Jesus. Wir haben darüber gesprochen, dass Paulus diese Dinge direkt von Jesus empfangen hat. Jesus spoke to him and gave him the revelation, however that happened. Jesus sprach zu ihm und gab ihm eine Offenbarung, wie auch immer das geschehen ist. And then look what he says. Schau, was Paulus dann sagt. The same night in which he was handed over, he took bread and gave thanks. Vers 23. In derselben Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und dankte. We read that in the Gospel of John. Wir lesen das im Johannesevangelium. But remember, Paul got this directly from Jesus. Denk aber daran, dass Paulus das direkt von Jesus bekommen hat. So obviously Jesus did not only explain to him the communion, Offensichtlich hat Jesus ihm nicht nur das Abendmahl erklärt, but he told him also when this whole thing happened the first time. sondern auch gesagt, wann dies zum ersten Mal stattgefunden hat. Because he said in the night that he was handed over. Denn Paulus sagt, in der Nacht, in der Jesus ausgeliefert wurde. And then he explains this. Dann erklärt er, Then he distributed it to the disciples and he said, dann teilte er es an die Jünger aus und sagte, Take it and eat your fill. nehmt es und esst euch satt. It is my body which is given for you. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Do this in remembrance of me. Tut dies, um euch an mich zu erinnern. So it was very, very clear Es war sehr, sehr klar, that Paul, with all the revelation of the new covenant, dass Paulus mit all der Offenbarung des neuen Bundes he was now looking back at what happened at the cross. nun auf das zurückschaute, was am Kreuz geschah. Remember, when the disciples were there in John 13, they could not have yet a moment to look back at. Erinnere dich, als die Jünger in Johannes 13 dabei waren, hatten sie noch kein Ereignis, auf das sie zurückschauen konnten, Because it hadn't happened. weil es noch nicht geschehen war. So here Jesus was explaining to him what already happened in the past. Jesus erklärte Paulus also, was bereits in der Vergangenheit geschehen war. So Paul had obviously a much clearer understanding. Paulus hatte offensichtlich ein viel besseres Verständnis. Think. Überleg mal. What is easier to explain to somebody? Was ist leichter zu erklären? Something that will happen next week that never happened before in the history of humanity. Etwas, das nächste Woche passieren wird, das es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Or to explain something that happened already last week. Oder etwas zu erklären, das bereits letzte Woche geschehen ist. Obviously, the past is easier to explain. Offensichtlich ist die Vergangenheit leichter zu erklären. So Paul had that advantage that Jesus explained to him what already took place. Paulus hatte den Vorteil, dass Jesus ihm erklärte, was bereits geschehen war. So it's very simple. Es ist ganz einfach. When we take the bread, there are always this thing that we have to remember. Wenn wir das Brot nehmen, sind es immer diese Dinge, an die wir uns erinnern müssen. That it has two significances. Es hat zwei Bedeutungen. First of all, the literal body of Jesus broken. Erstens, der tatsächliche Leib Jesu, der für uns gebrochen wurde. Now, if you study this in the context of the prophetic books of the Old Testament, wenn du das im Kontext der prophetischen Bücher des Alten Testaments studierst, especially Isaiah 53, insbesondere Jesaja 53, then you know that the body was broken for our physical healing. Dann weißt du, dass der Leib für unsere körperliche Heilung gebrochen wurde. Let me make a statement here. Ich mache hier eine Aussage. When Jesus that night, when he was beaten, Wenn Jesus in der Nacht, als er geschlagen wurde, after they've scourged him and beaten him, nachdem sie ihn gegeißelt und geschlagen hatten, if he would have never gone to the cross and shed his blood, wenn er nie ans Kreuz gegangen wäre und sein Blut nie vergossen hätte, you already could be healed because of his broken body, but you could not be saved because his blood was not given. Könntest du bereits wegen seines gebrochenen Leibes geheilt werden? Du könntest aber nicht gerettet werden, weil sein Blut nicht vergossen wurde. Have you ever thought about this? Hast du schon mal darüber nachgedacht? The blood sealed the new covenant. The body was broken so that we can physically be healed. Das Blut hat den neuen Bund besiegelt. Der Leib wurde gebrochen, damit wir körperlich geheilt werden können. Paul is saying that Jesus told him that we should eat the bread to remember. Paulus schreibt, Jesus habe ihm gesagt, dass wir das Brot essen sollen, um uns zu erinnern. When he says, "Do this to remember me," wenn Jesus sagt, tut dies, um euch an mich zu erinnern, this is not a nostalgic religious ritual. Ist das kein nostalgisches religiöses Ritual? We have to very specifically remember, wir müssen uns ganz konkret daran erinnern, that in his stripes is where our bodies have been healed. Dass in seinen Striemen unser Leib geheilt wurde. The body was enough to bring healing to your body. Sein Leib reichte aus, um deinem Körper Heilung zu bringen. They always broke the bread. Das Brot wurde immer gebrochen. Remember, this is very important. Erinnere dich, das ist sehr wichtig. The bread was broken to symbolize a body which was broken. Das Brot wurde gebrochen, um den Leib zu symbolisieren, der gebrochen wurde. Remember, the whole saving work of Jesus Christ was an exchange. Denk daran, das gesamte Erlösungswerk Jesu Christi war ein Tausch. His body was broken so that your body does not have to be broken. Sein Leib wurde gebrochen, damit dein Leib nicht gebrochen werden muss. That you can experience the healing of Jesus Christ. Damit du die Heilung durch Jesus Christus erfahren kannst. But I believe that this is not the only meaning it has. Ich glaube, das ist nicht die einzige Bedeutung. And Paul understood this. Paulus hat das verstanden. This is why he's so strong that he says he's not praising them. Deshalb ist er so streng, wenn er sagt, dass er sie nicht lobt. Because they only recognized the physical body that was broken just before he went on the cross. Denn sie erkannten nur den physischen Leib, der gebrochen wurde, kurz bevor er ans Kreuz ging. But since everything in the context of the sacrifice of Jesus is an exchange, da alles, was mit dem Opfer Jesu zu tun hat, ein Tausch ist, that means Jesus' physical body was broken, that his body today can be united. Jesu physischer Leib wurde gebrochen, damit sein Leib heute vereint werden kann. And his body is all the brothers and sisters. Sein Leib sind alle Brüder und alle Schwestern. And that was the problem in Corinth. Genau das war das Problem in Korinth. They recognized when they celebrated communion that Jesus' body was broken. Als sie das Abendmahl feierten, erkannten sie, dass der Leib Jesu gebrochen wurde. But they did not recognize that right now the same brothers and sisters in the room are part of the body of Jesus. Aber sie erkannten nicht, dass diese Brüder und Schwestern im Raum auch Teil des Leibes Jesu sind. If they would have recognized that this is now the body, hätten sie erkannt, dass dies nun der Leib ist, they would have never ignored the hungry brothers and sisters. Hätten sie die hungrigen Brüder und Schwestern niemals ignoriert. Didn't Jesus himself tell the disciples? Hat doch Jesus selbst den Jüngern gesagt, what you did to one of the least, you've done unto me. Was ihr für einen der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. See, you can't divide the body of Christ. Schau, du kannst den Leib Christi nicht zerteilen. One body. Es ist ein Leib. Tomorrow I'll teach you more about this. Morgen lehre ich mehr darüber. See you tomorrow. Bis morgen.